Wir bringen heute die letzten Tage der Menschheit in einer historischen Aufnahme aus dem Jahre 1947. Das Drama steht wohl einzigartig in der Weltliteratur da, besteht doch allein sein Personenverzeichnis aus 13 Seiten. Karl Kraus schrieb dieses gigantische Epos nach den Erfahrungen des Ersten Weltkrieges. Es erschien von 1918 bis 1920 in der von ihm herausgegebenen legendären Zeitschrift »Die Fackel«. Seine Helden sind, so Karl Kraus wörtlich, Operettenfiguren, welche die Tragödie der Menschheit aufführen. Die Handlung in 100 Szenen und höllenführend ist unmöglich, zerklüftet, heldenlos. Die unwahrscheinlichsten Taten, die hier gemeldet werden, sind wirklich geschehen. Ich habe gemalt, was sie nur taten. Die unwahrscheinlichsten Gespräche, die je geführt werden, sind wörtlich gesprochen worden. Die grellsten Erfindungen sind Zitate. Wer schwache Nerven hat, wenn auch genügend starke, die Zeit zu ertragen, entferne sich von dem Spiel. Soweit Karl Kraus. Während der Jahre des Ersten Weltkriegs hatte Kraus seine Landsleute genau beobachtet. Fast die gesamte intellektuelle Elite des Landes fieberte in Kriegsbegeisterung. Der Autor hingegen hatte die große Lüge der Zeit an ihrem verräterischen Phrasenton sofort erkannt und versammelte in seinem Stück das gesamte Ensemble des patriotischen Betrugs zu einer gnadenlosen Abrechnung mit Schlachtenlenkern und Kriegsgewinnlern, Propagandisten und den Führungsklicken. So sind die letzten Tage der Menschheit, obwohl dokumentarisch bis auf das Komma, kein Zeitstück. Sie nehmen die Katastrophen des 20. Jahrhunderts vorweg. Geschrieben zu einer Zeit, als die Monstrositäten der Zeitläufte noch unbekannt, für den scharfsinnigen Chronisten jedoch zu erahnen waren. Radio Frankfurt überträgt in Gemeinschaft mit den städtischen Bühnen Frankfurt die letzten Tage der Menschheit von Karl Kraus. Es sprechen Zilli Bauer, Ellen Daub, Lucia Gehrig, Ursula Langrock, Anna Mannert, Lieselotte Quilling, Frenze Roloff, Georg Barmann, Kurt Bücheler, Wolfgang Büttner, Kurt Dommisch, Herbert Ebelt, Dr. Kajetan Freund, Kurt Glass, Hans-Otto Grünefeld, Stefan Hermlin, Hans-Otto Hilke, Botho Jung, Karl Kollander, Erich Lissner, Siegfried Lowitz, Richard Münch, Gerd Plantico, Rudolf Ried, Werner Siethoff, Charlie Wimmer, Werner Xandri. Musik Wolfgang Rudolf, Funkfassung Stefan Hermlin, Toningenieur Josef Hesse, Regie Theodor Steiner. August 1914, Ringstraßenkorso, Sirkecke. Extra-Ausgabe! Extra-Ausgabe, beide Bürger. Nieder mit Serbien! Nieder! Hoch Habsburg! Hoch! Nieder mit Serbien! Nieder! Nieder mit Habsburg! Serbien! Sie wollen eine Patriotin sein, ein Hursans, das möchten Sie noch. Ein Taschenzieher, Sans! So ein Schlampen. Jetzt ist Krieg, möchten Sie mir das? Ein Hursans. Was? Burgfrieden, wenn ich bitten darf. Halten Sie an Burgfrieden. Wollen wir es recht vorkommen? So hat's was gegen das angestammte Herrscherhaus gesagt? Ja! Oh, lass es gehen, wir sind nicht da so. Hoch Habsburg! Hoch Habsburg! Hier scheinen Stimmungen zu sein. Was tut sich? Man wird doch das sehen. Da oben auf der Bank sehen wir sie besser. Wie schön sie vorbeimarschieren, unsere braven Soldaten. Wie sagt doch Bismarck, steht heute in der Presse. Unsere Leute sind zum Kiss. Wissen Sie, dass sogar Eislers Ältester genommen ist? Was ich nicht sagen. Ja, das hat ja die Welt noch nicht gesehen.

Man ist so froh, wenn man nur mit heiler Haut aus Feindesland... Na, sehen Sie, wenn Sie sich erinnern, nach und nach. Ach, Doktor, natürlich, wissen Sie, die erste freudige Aufwallung, wieder in eurem geliebten Wien zu sein. Man sieht dann alles rosiger, was man überstanden hat. Für ein Momentchen, versteht sich. Dann aber fasst einen wieder Wut und Erbitterung. Na, also sehen Sie, wir haben beim ersten Moment gewusst... So, also Wut und Erbitterung fasst noch heute die Künstlerin, wenn sie der ausgestandenen Marten gedenkt und sobald die erste freudige Aufwallung, wieder in der Metropole zu sein, den bösen Erinnerungen Platz gemacht hat. Na, ist das jetzt wahr? Nee, Doktor... Wie Sie die Geheimsten empfinden. Na, sehen Sie. Na, also, sie gibt zu, sie hat gelitten. Sie hat ausgestanden. Na, was heißt ausgestanden? Wahre Martern hat sie durchgemacht. Also, was brauchen wir da weiter? Gehen wir, sind doch nicht zum Vergnügen hier. Ja, selbstredend. Den Schluss mache ich in der Redaktion. Also, eine Berichtigung haben wir nicht zu befürchten. Das hätte noch gefehlt. Aber, Doktor, na, charmant war es, dass Sie mich besucht haben. Kommt doch bald wieder. Adieu, adieu. Sie ist wirklich eine vernünftige Person. Grüß Ihnen Gott, Fräulein. Sie hat das Ärgste überstanden und sie hat nicht den Mut, es jemand zu sagen. Nur Zuschlag. Bukowinaer Front, bei einem Kommando. Die Oberleutnants Falota und Beinsteller. Du weißt, also gestern habe ich mir eine fesche Polin aufzwickt. Also, Tuli, du. Schau, dass man sie nicht in das Gruppenbild hineinnehmen kann, was wir der Muskete schicken werden. Aha, ein Mägdulein. Du, der Feldkurat soll fürs Interessante fotografiert werden, zu Pferd, wie er einen Sterbenden das Sakrament gibt. Na ja, das wird sich leicht machen lassen. Kann zur Not auch gestellt werden. Weißt, soll sich ein Kerl hinlegen. Und dann hat die Redaktion noch ersucht, sie brauchen ein Gebet am Soldatengrab. No, das geht ja immer. Du, also ich habe dir gestern eine Aufnahme gemacht, die aber schon sehr interessant ist. Ein sterbender Russ, ja. Du, ein Schanerbild mit einem Kopfschuss, ganz nach der Natur. Weißt, der hat noch auf den Apparat starren können. Du, der hatte einen Blick gehabt, also weißt, das war wie gestellt, einfach prima, du. Sag, glaubst du, dass das was für das Interessante ist, dass ich's nehmen will? No, und ob, zahlen auch noch. Glaubst? Aber sicher. Du, richtig, also... Hast was versäumt. Der Korporal ist dir gestern ohnmächtig geworden, wie er den Spion, weißt, den ruthenischen Pfarrer, bei der Hinrichtung für den Sascha-Film gehalten hat. Schau, dass du nicht dabei warst. Na, was hast du mit dem Kerl gemacht? Nur anbinden, naturgemäß. Ich werde ihn doch nicht einsperren. Wir leben ja nicht im Frieden. Einsperren, das möchte ich den Kerl so schmecken. Weißt, ich verstehe die Russen nicht. Die Gefangenen erzählen nämlich... dass es bei denen überhaupt keine solchen Strafen gibt? Geh, hör mal doch auf mit der Sklavennation. Hast schon das Gedicht vom Kapus gelesen, du? Ja. In Vers und sogar gereimt. Na, überhaupt, die Muskete ist jetzt zum Googeln. Der Schönfluch. Ja, was? Das ist ganz was, Andreas. Ja. Du weißt was, ich fange jetzt ein Tagebuch an. Da wird alles drinstehen, was ich erlebt habe. Mhm. Vorgestern vom Mulacek angegangen. Eine fesche Polin, sag ich dir, aber schon sehr fesch. Aha, einen Busam. Ja. Na ja, du erlebst was. Weißt, ich interessiere mich mehr für die Bildung. Ich lies viel. Jetzt bin ich bald mit dem Engelhorn fertig. Früher, wie ich unten war, da ist auch viel mulattiert worden. Bissl Musik, weißt? Hm. Wir haben jetzt ein Grammophon aus dem Schloss. Ja du, prima. Da könntest du mir deine Polin leihen, dass sie dazu tanzt, was? Also du weißt, wer auch schon sehr viel erlebt haben muss heraus. Na wer? Na der Novak von die 14er. Ah, ja. Das war ja immer ein Hauptkerl. Wenn der nicht seine 60 Schuss täglich am Gewehr angeschrieben hat, wird er schier auf die eigenen, du. Übrigens, der Püringer hat mir neulich eine Karte geschrieben. Also der Novak, der sieht ja einen serbischen Bauern drüben von der Drina Wasser holen. Na weißt, Gefechtspause war gerade. Sagt er zum Püringer, du sagt er, schau dir den dort drüben an. Leg dir an und bums die, hatten schon. Na, ein Mordskerl, der Novak, er schießt alle ab. Du überhaupt, wenn man jetzt ein Jahr bei dem Geschäft ist, ich sag dir, tot, das ist gar nichts. Aber mit den Verwundeten, das ist eine rechte Schererei. Aufs Jahr, wann der Frieden kommt, wird's nur Werkelmänner geben. Ich halt mir jetzt schon die Ohren zu. Was wird man mit den Leuten anfangen? Verwundet, das ist so eine halberte Geschichte. Ich sag, Heldentod oder gar nichts. Sonst hat man sich selber zuzuschreiben. Ja, na, also mit den Blinden ist es ja gar's wieder. Die tappen sich so komisch herum, du. Also neulich, wie ich vom Urlaub fahre, komme ich in eine Station und komme gerade dazu, wie die Mannschaft einen herumstößt und lacht und macht Hetzen. Na ja, was willst? Hättest sehen sollen, wie der Divisionär neulich einen Zitterer pflanzt hat. Na ja, aber einen feinfühligen Menschen stiert so etwas. Ja. Aber du weißt, was ich in solchen Fällen denke? Na was? Na, Krieg ist halt Krieg, denke ich, in solchen Fällen. Ja, ja. Du, was macht ein Bursch? Wie alt ist der jetzt? Gerade 48. Übrigens, gestern hat er zu seinem Geburtstag ein Watschen gekriegt. Oh, was ist der eigentlich? Na, Komponist, Philosoph oder so. Aha, aha. Du weißt, ich wäre auch schon froh, wenn ich wieder in der Gartenbau abends sein könnte und vorher an der Potenzecke. Was, die Gartenbau? Damit wird sich spießen. Wieso? Na, warst also jetzt in Wien und weißt nicht, dass jetzt ein Spital dort ist? Ach ja, richtig, das habe ich ja ganz vergessen, also natürlich. Nein, aber du, hier bin ich auch nicht schlecht eingerichtet. Du, jetzt habe ich dir wieder ein Klavier und ein Tischlampen. Tischlampen, der Schlampen, das Schlampen. Gut, du, mir scheint, es kommt ein Regen. Ah, sie regnet, Gämmer. Gämmer, Floriansgasse, 2 Hofräte. Ich bin neugierig, du. Also ich bin wirklich neugierig, ob morgen in der Mittagszeitung, weißt, ein, das ist nämlich meine Lieblingszeitung, ob morgen also mein Gedicht erscheint. Gestern habe ich sie eingeschickt. Willst du das hören? Na, warte. Du hast wieder ein Gedicht gemacht. Ja, wirst gleich. Auf was denn? Wirst gleich merken, worauf. Also pass auf. Wanderers Schlachtlied. Das ist nämlich statt Wanderers Nachtlied, verstehst? Ah. Pass auf. Über allen Gipfeln ist Ruh, über allen Wipfeln spürest du kaum einen Hauch. Aber du, das ist klassisch, das ist ja von mir. Was, von dir? Das ist doch nicht klassisch, das ist doch von Goethe. Aber pass auf, wirst gleich den Unterschied merken. Jetzt muss ich noch einmal anfangen. Also, über allen Gipfeln ist Ruh, über allen Wipfeln spürest du kaum einen Hauch. Der Hindenburg schlafet im Walde, warte nur balde, fällt Warschau auch. Ja. Du, ist das nicht klassisch? Also passt ganz genau. Passt. Ich habe nur statt Vöglein habe ich Hindenburg gesetzt. Ne? Und dann also natürlich den Schluss auf Warschau. Wann es erscheint, lasse ich mir das nicht nehmen, ich schick's dem Hindenburg. Ich bin nämlich ein spezieller Verehrer von ihm. Also du, das ist klassisch. Mhm. Gestern habe ich nämlich ganz dasselbe Gedicht gemacht. Was? Ich hab's der Muskete einschicken wollen, aber... Du hast dasselbe Gedicht gemacht? Na, peinlich. Ja, geht's denn nicht, dass... Ich habe aber viel mehr wie du verändert. Es heißt beim Becken, pass auf. Über allen Gipfeln ist Ruh... Beim Weißbecken spürest du kaum einen Rauch. Ach, das ist ja ganz anders. Das ist ja mehr spaßig. Ja, pass mir auf. Die Bäcker schlafen im Walde, warte nur balde, hast nix im Bauch. Du, das ist ja förmlich Gedankenübertragung. Ja, aber jetzt habe ich mich umsonst plackt. Jetzt muss ich warten, ob deins erscheint. Wenn deins erscheint, kann ich meins nicht der Muskete schicken. Sonst glaubt mir am Ende, ich hab dich paradiert. Der Abonnent und der Patriot. Also, was sagen Sie jetzt? Was sagen Sie zu Frankreich? Wissen Sie, was es dort gibt? Gefängnisstrafen für Verbreitung der Wahrheit in Frankreich. Sie meinen doch die Dame, die gesagt hat... Auch, aber jetzt hat ein Herr gesagt. Natürlich, ein Herr hat gesagt, Frankreich hat keine Munition. Und dafür gibt man ihm 20 Tage. Er hat gesagt... Die Alliierten sind in schlechter Lage und Deutschland war für den Krieg gerüstet. Aber bitte schön, erklären Sie mir das. Ich verstehe nämlich diese Fälle nicht. Ist es also unwahr zu sagen, Deutschland war gerüstet oder ist es wahr zu sagen, Deutschland war nicht gerüstet? Na, war denn Deutschland gerüstet? Na, also wie? Merken Sie sich ein für alle Mal. Deutschland ist bekanntlich überfallen worden. Schon im März 1914 waren sibirische Regimenter... Na, natürlich. Deutschland war also vollständig gerüstet für einen Verteidigungskrieg, den es schon lange führen wollte. Und die Entente hat schon lange einen Angriffskrieg führen wollen, für den sie aber nicht gerüstet waren. Ja, sehen Sie, jetzt klärt sich mir der scheinbare Widerspruch auf. Manches Mal glaubt man schon, es ist etwas wahr und doch ist es unwahr. Nein, in der Presse ist das oft sehr übersichtlich. In 2 Spalten nebeneinander. Und es hat den Vorteil, dass man ganz klar den Unterschied sieht zwischen uns und jenem. Noch, haben Sie gelesen? Plünderungen und Verwüstungen der italienischen Soldaten? Nicht weniger als 500.000 Kronen haben sie in Graviska aus einer Panzerkasse genommen. Und außerdem noch 12.000 Kronen aus noch einer Kasse. Habe ich gelesen. Eine Bande. Was sagen Sie zu dem Kolossalerfolg der Deutschen? Habe ich nicht gelesen. Wo steht das? Na, Frau, gleich daneben der Spalten. Gold in der Beute von Nowogeorgiewsk war der Titel. Na, und wo ist das gestanden? Da ist gestanden, unter der Siegesbeute von Nowogeorgiewsk befanden sich auch 2 Millionen Rubel in Gold. Großartig! Was? Die anpacken! Standort in der Nähe des Uschok-Passes. Ein österreichischer General im Kreise seiner Offiziere. Später ein preußischer Leutnant. An keinem von uns, meine Herren, ist der Krieg spurlos vorübergegangen. Wir können sagen, wir haben was gelernt. Aber, meine Herren, fertig sind wir noch lange nicht. Da haben wir noch viel zu tun. Oje, wir haben Siege an unsere Fahnen geheftet. Schöne Siege, das muss uns der Neid lassen. Aber es ist unerlässlich, dass wir für nächsten Krieg die Organisation bei uns einführen. Gewiss, wir haben Talente in Hülle und Fülle, aber uns fehlt die Organisation. Das haben die Deutschen vor uns voraus, das muss ihnen der Neid lassen. Na gewiss, auch wir haben vor ihnen manches voraus. Zum Beispiel das gewisse Etwas, den Charme, das je ne sais quoi, die Gemütlichkeit, das muss uns der Neid lassen. Aber wenn wir in einer Schlamastik sind, da kommen halt die Deutschen mit ihrer Organisation und... Die Panierbrüder sollten sich mal fein gedulden, der dicke Ende kommt nach. Na, sagen Sie mal, Exzellenz, könnt ihr Österreicher denn nicht von alleine mit dem ollen Uschok fertig werden, was? Ja, was war denn nachher das? Ja, sehen's, meine Herren, schneit haben's. Und was die Hauptsache ist, halt die Organisation. Wien 1916, Ringstraßenkorso, Sirkecke. Wenn Sie das Abendblatt gelesen hätten, würden Sie keinen Moment zweifeln. War es eine authentische Nachricht? Extra Ausgabe, 100.000 tote Italiener, bitte. Wenn ich Ihnen sage, wörtlich, Kramer gastiert ab 1. im Marienbad. Gracuje, Fazio, Opa! Na Gott sei Dank, da bleibt meine Frau länger. Die Götter gab mir. Zwei Ausnahmen vom Tagblatt, deutscher Bericht. Grüß dich, Novotny, grüß dich, Pokorny, grüß dich, Povolny. Servus. Also du bist ja politisch gebildet. Also was sagst du zu Rumänien? Hm? Meist, ich sage, es ist heute ein Treibbruch, wie Italien. Aber natürlich. Ganz meine Ansicht. Was ruft die? Venedig, Kaffee Venedig. Bist auch erschrocken? Ich bin auch erschrocken. Oh, weißt du, es ist nur das andere. Ach so. Geh, habt ihr denn glaubt, dass die eigene? Nein, ich hab glaubt, italienische Flieger. Na, warum? Bist halt ein Hasenfuß, du. Denkt euch, gestern habe ich eine Feldpostkarte gekriegt. Gewiss vom Falotta. Du, was macht er denn, der Falotta? Ist noch immer so ein Denker? Oder erlebt er schon was? Nur ihr lebt jetzt auch viel im Keim. Bereits abgefunden. Der Krieg hat auch seinen Segen. Er ist ein gar strenger Lehrmeister der Völker, über die er seine Zuchtrute schwingt. Der Krieg ist auch ein Spender von Wohltaten, ein Erwecker edelster menschlicher Tugenden, ein prometheischer Erringer von Licht und Klarheit. Der Krieg ist ein wahrer Lebensspender und Lichtbringer, ein machtvoller Mahner, Wahrheitsverkündiger und Erzieher. Welch einen Schatz von Tugenden, die wir schon im Sumpfe des Materialismus und Egoismus unseres Zeitalters erstickt glaubten, hat doch dieser Krieg schon gehoben. Hast du schon Kriegsanleihezeichen? Und du? Extra Ausgabe, halt Serbien, ganz Europa. Ganz Serbien? Das ist doch gar nichts. Habt ihr es gehört? 100.000 tote Kratzelmacher haben es gefangen. Oh, da schau her, nix wie Krüppel. Wo wir hinschauen, unser Eins schämt sich schon in Wien zu sein. Wisst was? Geh mal zum Hopfner. Heide Stier, immer dieselben Menschen. Ja, weißt, mit Rumänien, das ist doch also kein Spaß. Weißt, aber ich glaube, heute die Deutschen, die werden uns schon extra so mit... Extra-Ausgabe, Sieg auf alle Linien, der Vormarsch der Rumänen. In Jena, zwei Studenten der Philosophie. Ach, Junge, ich sage dir, das Leben ist doch schön. Der Sieger von Skagerrak ist Ehrendoktor unserer Fakultät. Offenbar wegen seiner Stellung zu Goethe. Na nu? Ja, Menschenskind, weißt du denn nicht? Er hat sich doch über das U-Boot-Gedicht von Goethe geäußert. Wie? Goethe hat prophetisch erkannt? Nee, nicht Goethe selbst. Ich meine das berühmte Gedicht, unter allen Wassern ist U. Von Englands Flotte spürst du kaum einen Hauch. Mein Schiff ward versenkt, dass es knallte. Warte nur balde, ruhst du auch. Gottvoll. Also scheinbar sagt das ein englischer Kapitän, aber er ist doch eigentlich von Goethe, nicht? Na, und Scheer? Scheer hat sich darüber begeistert geäußert, er findet es famos und wünscht, dass die Befürchtung des englischen Kapitäns bald in Erfüllung gehen möge. Hurra! Ja, nun verstehe ich, warum gerade eine so klassische Fakultät wie unser Jena, das hätte Schiller nie gewiss gefreut. Unser Rektor hatte knapp vorher so einen faulen Friedensfatzke, das Verbot des Generalkommandos, vorgelesen, worin dem Kunden das Handwerk gelegt wird. Ja, ja, nun ist also Scheer Doktor in Jena. Tja, Schiller war Feldscheer. Dafür hat Hindenburg leider gar keine Beziehung zur Schönwissenschaft. Nee, seitdem ihn damals Königsberg zum Doktor der Philosophie honoris causa gemacht hat, als er die Pagne-Brüder in den Tunke setzte. Naja, das musste man anstandshalber. Aber sonst... Nie hat man auch nur ein Wort von ihm gehört. Na, hin und wieder doch so eine Sentenz wie immer feste Druff oder vorwärts. Ach, das wird vielleicht nicht von ihm sein. Na, aber eben jetzt hat er doch das Wort geprägt. Ich warne vor den Miesmachern. Na, er hätte höchstens die Universität Berlin. In dem Wort ist so gar kein deutscher Zug. Na, wie hätte er es denn sagen sollen? Wie? Ganz einfach. Ein Hundsfott, wer ein Miesmacher ist. Naja, es scheint ja tatsächlich nur die Marine in der Philosophie verankert zu sein. Oder umgekehrt. Wieso? Na, sieh mal diese Zeitungsnotiz. In Kiel hat zu Pfingsten die Schopenhauer-Gesellschaft getagt, die es sich zur Aufgabe gestellt hat, die Gedanken dieses großen, ebenso populären wie verkannten Philosophen zu verbreiten und im Bewusstsein der Menschen zu vertiefen. Den Abschluss der Tagung bildete der Besuch des Kriegshafens, wobei die kaiserliche Marine, vertreten durch Korvettenkapitän Schaper, die Teilnehmer durch Vortrag und unmittelbare Anschauung, einschließlich wiederholter Tauchungen, über die Geheimnisse eines U-Bootes größeren Typs unterrichtete. Ich wusste ja nicht, dass Schaper Schopenhauerianer ist. Berliner Vortragssaal, ein Dichter am Pult. Und ob jeder Schritt über Fleischfetzen steigt, Kartätschen und Stacheldraht, die befohlene Linie wird erreicht. Schwatzt nicht von Heldentat. Wir tun unsere Pflicht, das genügt. Jawohl! Über Kampfbefehle, je Belebende, schmettern die Geschütze ihre schwebende Sphärenmusik. So ist es! Marsch, marsch, ruft Gott, schützt euer Land, schützt euer Kinder Vaterland. Unsere grauen Kähne haben weiße Zähne, die blitzen los auf jeden Schuft, der nach des Kaisers Flagge pufft, und um deutschen Himmel. Der Kaiser, der die Flotte schuf, der steht mit Gott im Bunde. So ist es! Denn das ist Deutschlands Weltberuf. Es duckt, die Höllenhunde! Unsere blauen Jungen haben rote Zungen, die zischen durchs Kanonenrohr, dann fliegt der Feind durchs Höllentor unterm deutschen Himmel. Sprung, vorwärts, marsch, raus aus dem Bau, durch, durch, knirscht, knattert's im Drahtverhau und Lärchenjubel im Blauen. Nur hurra! Hurra, schweig, Wegekreisch, marsch, marsch, blankes Eisen, ins Feindesfleisch und Lärchenjubel im Blauen. Kriegsgenossen, lasst uns singen, sei geheiligt, Graus auf Erden. Hurra! Hoch, Richard, Hauptquartier. Erzherzog Friedrich vor Offizieren. Und so schließe ich mit den Worten: Seine Majestät, unser oberster Kriegsherr, lebe hoch, hoch, hoch. Ah, das ist der Büker. Der hat schon eine Auszeichnung. Ah, und das da ist auch ein Büker. Der hat auch eine Auszeichnung. Jetzt haben zwei Bükers eine Auszeichnung. Kaiserliche Hoheit, der Rektor der Wiener Universität mit dem Dekan und Prodekan der Philosophischen Fakultät warten untertänigst auf die Erlaubnis, eurer kaiserlichen Hoheit das Ehrendoktorat der Philosophischen Fakultät verleihen zu dürfen. Vor dem Kriegsministerium. Servus, wo gehst hin? Hinauf. Wozu? Mich UK stellen lassen. Und du? Ich auch. Und gehen wir halt miteinander. Ringstraße, 50 Drückeberger. Der sollte reingezogen werden! Vor dem Kriegsministerium. Servus, wo gehst denn hin? Hinauf. Wozu? Import. Und du? Export. Na, gehen wir heute miteinander. In einem Coupé. Köstlich ist die neue Operette. Ich hatte einen Kameraden. Kenne ich. Vertrete den Honigfliegenfänger Hindenburg. Marke, einen besseren findest du nicht. Und Sie? Diana Kriegsschokolade. Aufmachung mit den Bildern unserer Heerführer. Probieren Sie mal. Vordem war ich Verkaufskanone bei verschiedenen Branchen. Ja, ich bin so frei. Horror ordentlich wohlspeck. Nehmen wir die Präparate, vertrete ich übrigens auch. Zum Beispiel Hygiana. Was? Sie vertreten Hygiana? Alleine Hochachtung. Hier, probieren Sie mal. Na, ich reife zu. Ach, mit einer Gebrauchsanweisung. Verfolgst du kämpfend den Franzosen, so gib ihm tüchtig auf die Hosen. Begegnest du dem Söldner Briten, so regaliere ihn mit Tritten. Siehst du von Weitem schon den Russ, so vorbereite dich zum Schuss. Zu große Nähe musst du meiden, weil Mitbewohner ihn begleiten. Gelungen. Doch ist zu diesen Heldentaten vorher je Kräftigung anzuraten. Stockt einmal Zufuhr von Proviant, bewahr als eisernen Bestand hier diese Schachtel mit Tabletten, die dich vor dem Verhungern retten. Gebrauche sie nur in der Not, verzehre sie nicht wie das Brot, lass langsam sie im Mund zerfließen. Du stärkst dich und kannst dabei schießen. Sie stillen Hunger dir und Durst, ersetzen Fleisch und Brot und Wurst. Genieße sparsam Stück für Stück, kehr siegreich und gesund zurück. Wir wären dir zu Dank verpflichtet, schriebst du uns, was du ausgerichtet. Dr. Teinhards Nährmittelgesellschaft, Stuttgart-Cannstatt. Aber die Verse sind nicht weniger bekömmlich als die Ware. Famose Aufmachung. Ja, wir Deutsche sind nun mal das Volk der Dichter. Nee, da können sie nischt da wieder. Während der Somme-Schlacht, Parktor vor einer Villa. Eine Kompanie mit todesgefassten Mienen marschiert vorbei in die vordersten Gräben. Der Kronprinz am Parktor, Tennisanzug, winkt ihnen mit dem Tennisschläger zu. Macht's brav! Wien 1917, Ringstraßenkorso, Sirk-Ecke. Extra-Ausgabe! Extra-Ausgabe! Die amerikanische Note von Wilson. Grüß dich, Nowotny. Grüß dich, Pokorny. Grüß dich, Powolny. Servus. Servus. Also du bist ja politisch gebildet. Also was sagst zu Amerika? Bluff. Also natürlich. Ganz meine Ansicht. Ja, weißt, ich glaube, das ist halt nur eine amerikanische Reklame oder sowas, nicht? Ach, Chef, wollen's einfach machen. Steht halt in der Zeitung für einen Business. Weißt, wann's rüsten's gegen China. Ach, woher denn? Gegen Japan? Oder gegen Japan, natürlich, das ist doch dasselbe. Weißt, ich verwechsel die immer. Bluff, sag ich. Erstens kennen sie nicht wegen der U-Boot. Natürlich, jetzt muss doch dazu verschärft sein. Nur weißt du, wann schon rüberkommen. Mit denen ihre Divisionen wird ein Regiment von uns spielend fertig. Aber spielend, mein Lieber. Ritsch, obidrat. Ach, höchste Zeit, dass einmal Frieden ist. Erlaubst du mir? Und dass man wieder in die Garten bauen kann. Ach so. Ja, das ist was anderes. Also du bist doch politisch gebildet. Also ich lies da immer, sie machen eine Blockade. Du, was ist das? Weißt, das ist ja so. Also wir und die Deutschen, wir sind ein Block, den sie nicht besiegen werden. Na, und dafür, da sperren sie uns heute Lebensmittel und so. Ach, so ist das. Mhm. Aha. Du, ist das wahr, dass die Sozi schuld sind an einem Hofverrat von die Bäm? Moment. Du, mir scheint das Mensch da kenn ich. Da schaut er drin. Ja, was habe ich sagen wollen? Ah ja, du, was ist das eigentlich? Belange. Ja, ich stimmt. Das ist die von gestern. Ein Gusto-Menscherl, Watzi. Na ja, schön. Also kommst du nachher zum Hof. Na ja, sehr gut. Wir seliges Vordringen unserer Truppen. Mitzel, schau die vielen Auszeichnungen. Der hat sich gewiss gut geschlagen. Ich hab's rasend gern, wenn sich die Leute gut schlagen. Als dann, ich versichere Sie, solange die Feinde eine Mentalität haben, wie sie jetzt. Da gibt's ein Wiedersehen. In der Heimat, in der Heimat. Ach, unsere Jungs überwinden diese Eindrücke spielend. Einer unserer hervorragendsten Professoren hat festgestellt, die psychische Umschaltung tritt schon in der Etappe ein. Ihr seid hier ja im Hinterland lausiger als wir an der Front. Nee, Kinderchens. Bei euch, da sieht's nicht nach einem Siegfrieden aus. Na, ist das eine Stimmung in eurem lieben Wien? Da staunt ja der Fachmann und der Laie wundert sich. Nee. Hätte ich mir doch anders vorgestellt. Ihr faulen Brüder macht ja einen Klamauk um den Frieden, als ob ihr ja nicht erwarten könntet. Dort stehen's schon angestellt für morgen. Och, von mir aus könnte der Krieg noch 10 Jahre dauern. Mein Mann schickt mir alles, was ich brauche. Ärzteversammlung in Berlin. Meine Herrschaften, dieser Mann ist der eigenartigste Fall, der mir bis heute untergekommen ist. Ein gütiges Geschick hat ihn mir aus der Schutzhaft zugeführt. Da es offenbar so viele Jahre Zuchthaus gar nicht gibt, als der Mann für seine Verbrechen zu erwarten gehabt hätte, so musste man nolens volens an die Psychiatrie appellieren. Um Ihnen, meine Herrschaften, gleich die volle Anschauung der Unzurechnungsfähigkeit des Patienten zu vermitteln, will ich nur hervorheben, dass der Mann coram publico die Ansicht ausgesprochen hat, dass die Ernährungslage Deutschlands ungünstig sei. Also mehr als das. Der Mann zweifelt am Endsieg Deutschlands. Ja, meine Herrschaften, aber nicht genug daran. Der Mann behauptet die Unzweckmäßigkeit des verschärften U-Boot-Krieges, ja des U-Boot-Krieges überhaupt. Ich habe mich sogleich überzeugt, dass er die Waffe als solche ablehnt. Und zwar nicht nur, weil er sie für unzweckmäßig, sondern weil er sie geradezu für unsittlich hält. Meine Herrschaften, der Mann leidet an der fixen Idee, dass Deutschland durch eine verbrecherische Ideologie, wie er den hehren Idealismus unserer Obrigkeit nennt, dem Untergang entgegengetrieben werde. Er findet, dass wir verloren sind, wenn wir uns nicht auf dem Höhepunkte unseres Siegeslaufs für geschlagen erklären, dass unsere Regierung, unsere militärischen Machthaber, beileibe nicht die englischen, Schuld daran tragen, dass unsere Kinder sterben müssen. Schon durch die Behauptung, dass unsere Kinder sterben müssen, dass also unsere Ernährungslage ungünstig sei, wäre ja die Sinnesverwirrung des Mannes glatt bewiesen. Ich habe Ihnen nun, meine hochverehrten Herrschaften und Kollegen von der internen Medizin, den Fall entwickelt. In der Hoffnung also, dass der Patient unter der Einwirkung Ihrer maßgebenden Darlegungen sich zu Äußerungen hinreißen lassen werde, die uns die Entscheidung nach der einen oder der anderen Richtung leichter machen. Wenn unter Ihnen einer von den 93 Intellektuellen ist, die den Aufruf zum Krieg unterzeichnet haben, verlasse ich den Saal. Meine Herrschaften, ich will hoffen, dass Sie diesen Ausbruch weniger als Insulte, denn als Symptom werten werden. Ich selbst habe, wie Sie alle wissen, jenen Protest, der als Markstein aus großer Zeit in den Annalen fortleben wird, unterzeichnet. Und ich bin stolz darauf. Ich bitte nunmehr den verehrten Kollegen Boas, einen Versuch mit dem Patienten vornehmen zu wollen. ich habe schon wiederholt die Erklärung abgegeben und ich bekräftige aufs Neue, dass eine Beeinträchtigung unserer Volksgesundheit durch die Einschränkung der Lebensmittel nicht stattgefunden hat. Als Tatsache kann betrachtet werden, dass wir mit der Hälfte der früher verbrauchten Eiweißration unserer Nahrung ohne Beeinträchtigung von Kraft- und Arbeitsfähigkeit auskamen. Ja, sogar unser Gewicht und körperliches Wohlbefinden noch steigern konnten. Sie versorgen sich vermutlich im Schleichhandel. Aber meine Herrschaften, bedenken Sie doch bitte den Geisteszustand. Bitte, Herr Kollege, wie steht es mit der Säuglingssterblichkeit? Ein Punkt, der in der Fantasie unseres Patienten ständig wiederkehrt. Es hat sich gezeigt, dass von einer ungünstigen Einwirkung der Ernährungsverhältnisse auf die Säuglingssterblichkeit keine Rede sein kann. Sein darf, mein Herr. Was erhoffen Sie sich, Herr Kollege, von einer Fortsetzung des Krieges? Wir haben mit steigender Wohlhabenheit und Zunahme der Luxusernährung Raubbau an unserer Gesundheit getrieben. Jetzt haben Millionen von Menschen unter dem Druck der Entbehrungen den Weg zur Natur und Einfachheit der Lebensführung zurückzufinden gelernt. Sorgen wir dafür, dass die heutigen Kriegslehren unserer zukünftigen Generation nicht wieder verloren gehen. Der Mensch hat ganz recht. Die vom Kurfürstendamm haben vor dem Krieg zu viel gefressen. Sie fressen aber auch jetzt noch zu viel. Da hat sich die Ernährungslage tatsächlich gar nicht verschlechtert. Was aber die zukünftige Generation der übrigen Bevölkerung anlangt, jener Kreise, die nicht Boas wegen Fettleibigkeit konsultierten, was die zukünftige Bevölkerung Deutschlands anlangt, so sehe ich sie rachitisch zur Welt kommen. Kinder als Invalide. Wohl denen, die im Krieg gestorben sind. Die im Krieg geboren sind, tragen Prothesen. Ich prophezeie, dass der Wahnsinn des Durchhaltens und der elende Stolz auf die Verluste der anderen, der deutsche Männer ebenso auszeichnet wie deutsche Megären die Begeisterung für den Heldentod ihrer Söhne, dass dieser perverse Geisteszustand einer Gesellschaft, die in einer organisierten Glorie atmet und sich von Selbstbetrug nähert, ein verkrüppeltes Deutschland hinterlassen wird. Was diesen Boas betrifft, so fordere ich ihn auf zu bestreiten, dass bisher rund 800.000 Personen der Zivilbevölkerung Hungers gestorben sind. Im Jahre 1917 allein um 50.000 Kinder und 127.000 alte Leute mehr als im Jahre 1913. Dass im Halbjahr 1918 mehr Deutsche um 70% mehr an Tuberkulose starben als damals im ganzen Jahr. Meine Herrschaften! Wir waren soeben Zeuge des wildesten Ausbruches eines Vaterlandshasses, der unmöglich auf deutschem Boden gewachsen sein kann. Sehr richtig. Es ist der Geist der Flaumacherei, der dem Feind den Rücken stärkt und die Schwingen lähmt in einem Verteidigungskrieg, den britischer Neid, französischer Revanchedurst und russische Raubgier uns aufgezwungen haben. Hier haben wir einmal einen typischen Fall vor uns. Ich kann nicht umhin zu betonen, dass der Mann mir von vornherein bedenklich war. Und nunmehr habe ich die Überzeugung gewonnen, dass wir es mit einem ganz schweren Jungen zu tun haben. So spricht kein Geisteskranker, meine Herren. So spricht ein Vaterlandsverbrecher. Ich kann Ihnen, meine Herren, des Weiteren verraten, dass der Mann durch sein reueloses Verhalten während der Schutzhaft, wo er die empörenden Angriffe gegen alles, was dem Deutschen heilig ist, fortsetzte, ja, sich sogar zu einer abfälligen Bemerkung über das deutsche Nachrichtenbüro hinreißen ließ, die Aufmerksamkeit der höchsten Kreise erregt hat. Und das sogar eine Persönlichkeit, die uns allen ehrwürdig ist. Unser Kronprinz, die Äußerung getan hat, man sollte dem Kerl eins in die Fresse hauen. Ich danke, meine Herrschaften. Es wird von der Entschließung der betreffenden höchsten Stelle abhängen, ob eine solche Remedur, die etwa als Strafverschärfung in Aussicht zu nehmen wäre, zur Anwendung gelangen soll. Unseres Amtes, meine Herren, ist es, uns glatt für inkompetent zu erklären, da die medizinische Wissenschaft mit diesem Fall nichts zu schaffen hat und in der Obhut der maßgebenden kriminellen Faktoren zu übergeben. Bravo! Danke, meine Herrschaft. Schutzmann! Im Namen des Gesetzes. Na, kommen Sie mal mit. Der Familie Durchhalter. Als dann zückt's aus die Sandalen aus. Man hört ja sein eigenes Wort nicht. Mutter, gibt's heute wieder nichts zu essen? Du freches Ding, ich werde das lernen. Das ist der Vater. Er hat sich angestellt um Steckrieben. Hoffentlich bringt er welche. Vater, ach, Vater, Brot. Vater, Brot, bitte. Kinder, wisst's was? Russland verhungert. Ein Berliner Kino. Nun folgt die erste Vorführung des großen Sommerfilms. Sie werden in diesem Film die Sommerhelden zu sehen bekommen. Blühende Jugend und erkraute Männer in gleicher Weise verwittert und kampfgestellt. Stürzen und springen, stürmen und kämpfen zwischen fliegenden Feuern und hagelnden Geschossen und schwanken von minenzerstäubtem Erdreich in der zermalmenden Werkstatt des brüllenden, unsichtbaren Krieges. In drei Teilen entrollen sich Szenen der furchtbaren Herbstschlacht 1916, mit der die große Hoffnung der Feinde ins Grab sank. Imponierend dröhnen die dritte unübersehbare deutsche Reservisten. Im Feuer der eigenen Landsleute bringen deutsche Krieger behutsam französische Frauen, Greise und Kinder in Sicherheit. Die ungeheuer moderner Kriegsmaschinen öffnen ihre blitzenden Mäuler. Die furchtbarsten Waffen unseres technischen Zeitalters spielen auf. Aber dahinter stehen die Menschenleiber, die den toten Maschinen Leben einhauchen. Über Minenfelder, Hindernisse, durch sprengstoffschwangere Gassen des Todes hinein zum heißen Nahkampf. Die Handgranate mäht von Graben zu Graben in die Hauptstellung hinein. Die eigene Artillerie schöpft Luft und streut Entsetzen in die feindlichen Reserven. Graben auf Graben wird erobert. Dieser Film reicht sich zu den schönsten, zu den eindrucksvollsten aus dem jetzigen Weltkriege. Emil, benimm dir! Kragujewatz, Militärgericht. Soll sich aufhängen, ja? So was. Sind die drei Todesurteile ins Reine geschrieben, ja? Na, die über die drei Burschen aus Karlova, meine ich, die Gewehre gehabt haben. Jawohl, aber da möchte ich auf einen Umstand aufmerksam machen. Na, was denn? Da habe ich die Entdeckung gemacht, dass die erst 18 Jahre alt sind. Na und? Was wollen Sie damit sagen? Ja, da dürfen Sie aber nach dem Militärgesetz nicht hingerichtet werden. Da muss das Urteil auf schweren Kerker abgeändert werden. Ach, gib's her. Aha. Naja, da werden wir nicht das Urteil, sondern das Alter abändern. Das sind ja sowieso stattliche Burschen. Und da schreiben wir halt statt 18, 21. So, jetzt kann man sie ruhig aufhängen. Wachstube. Aha, da ist schon wieder so ein syphilitischer Schlampen. Und verlaust ist. Die kenne ich eh. Die ist wegen Diebstahl abgestraft. Und wegen Vagabundage war es auch schon eingeliefert. Ins Spital war es eh schon. Wie alt bist du denn? Wem gehörst du denn? 17 bin ich. Der Vater, der ist eingerückt. Und die Mutter, die ist gestorben. Seit wann bist du denn bei dem Leben? Seit 1914. Wien, 1918. Abend. Sirkecke. Nasskalt. Es regnet von unten. Der Abend, 8 Uhr, Blatt. Grüß dich, Nowotny. Grüß dich, Pokorny. Grüß dich, Bobolny. Servus. Servus. Servus. Servus.

Wien 1917. Eine menschenleere Gasse. Es dunkelt. Plötzlich stürzen von allen Seiten Gestalten herbei. Jede mit einem Stoß bedruckten Papiers. Atemlos. Korribanten und Mänaden rasen die Gasse auf und ab. Toben. Scheinen einen Mord auszurufen. Die Schreie sind unverständlich. Manche scheinen die Meldung förmlich hervorzustöhnen. Es klingt, als würde das Weh der Menschheit aus einem tiefen Ziehbrunnen geschöpft. Dann der Nörgler am Schreibtisch. Die Antwort ist da. Das Echo meines blutigen Wahnsinns. Und nichts mehr tönt mir aus der zerschlagenen Schöpfung als dieser Laut, aus dem 10 Millionen Sterbende mich anklagen, dass ich noch lebe, der Augen hatte, die Welt so zu sehen und dessen Blick sie so getroffen hat, dass sie wurde, wie ich sie sah. War's gerecht vom Himmel, dass es geschah, so war's doch ungerecht, mich nicht eher zu vernichten. Habe ich diese Erfüllung meiner Todesangst vor dem Leben verdient? Ich bewahre Dokumente für eine Zeit, die sie nicht mehr fassen wird. Oder so weit vom Heute lebt, dass sie sagen wird, ich sei ein Fälscher gewesen. Doch nein, die Zeit wird nicht kommen, das zu sagen. Denn sie wird nicht sein. Ich habe eine Tragödie geschrieben, deren untergehender Held die Menschheit ist. Gibt es Schuldige? Nein, sonst gäbe es Rächer. Sonst hätte der Held Menschheit sich gegen den Fluch gewehrt, der Knecht seiner Mittel zu sein und der Märtyrer seiner Notwendigkeit. Gäbe es Schuldige, die Menschheit hätte sich gegen den Zwang gewehrt, Held zu sein zu solchem Zweck. Den Einzelnen, die es befahlen, hätte die Einheit geantwortet. So müsst ihr weiter sterben für etwas, was ihr die Ehre nennt oder die Bukowina und wovon ihr nicht wisst, was es ist, was aber wieder nur die Waffe selber ist. Oh, dass man doch, wenn man mit heiler Haut, obschon verhärmt, verarmt, gealtert aus diesem Abenteuer entkam, durch den Zauber einer allerhöchsten Vergeltung die Kraft empfinge, sie, die stets überlebenden Rädelsführer des Weltverbrechens, einzelweis zur Verantwortung zu ziehen, in ihre Kirchen zu sperren und dort, ganz wie sie es serbischen Greisen getan haben, jeden Zehnten sein Todeslos ziehen zu lassen. Dann aber nicht zu töten, nein, zu ohrfeigen und also anzureden. Was? Ihr wusstet nicht, ihr Buben, ahntet nicht, dass die Folgen einer Kriegserklärung unter Millionen Möglichkeiten des Schauders und der Schmach auch die wären, dass die Kinder keine Milch, die Pferde keinen Hafer haben und dass man noch fern vom Schuss an Methylalkohol erblinden kann, wenn es denn im Kriegsplan des Wuchers beschlossen wäre? Wie, ihr ermaßet nicht das Unglück einer Stunde vieljährigen Gefangenenleids, eines Seufzers der Sehnsucht und der beschmutzten, zerrissenen, hingemordeten Liebe, ward nicht einmal fähig der Vorstellung, welche Höllen aufgetan sind einer Qualenminute mütterlichen Hinaushorchens durch Nächte und Tage dieses jahrelangen Wartens auf den Heldentod. Und ihr hattet übersehen, dass wenn ihr sämtliche Menschen in die Uniform stecktet, sie nun alle unaufhörlich einander salutieren müssten, und merktet nicht, dass diese Gebärde eines Tages plötzlich nur mehr der Griff an die Stirn war, der den Zweifel an dem wechselseitigen Verstand betraf. Und ihr dort, ihr Gemordeten, standet nicht auf gegen diese Ordnung. Ertruget die Freiheit und das Wohlleben der Pressstrategen, Parasiten und Possenreißer wie euer Unglück und euren Zwang und wusstet, dass sie für eure Martern Ehrenzeichen bekamen. Laget in verwundeten Zügen, die das Gesindel abschildern durfte, brachet nicht aus, desertiertet nicht in den heiligen Krieg, uns hinten von dem Todfeind zu befreien, der uns täglich mit Lügenbomben das Gehirn belegte, und starbet für dies Geschäft, lebte das Grauen durch, um unser Grauen zu verlängern, die wir hier zwischen Wucher und Not hindurchkeuchten und zwischen den marternden Gegensätzen gemästeter Frechheit und lautloser Schwindsucht. Oh, ihr hattet weniger Gefühl für uns als wir für euch, die wir jede Stunde dieser Jahre, welche sie euch aus dem Leben rissen, von ihnen hundertfach zurückfordern wollten und die an euch immer nur die Frage hatten, wie werdet ihr aussehen, wenn ihr das überlebt? Erkrankt, verarmt, verludert, verlaust, verhungert, verendet, gefallen zur Hebung des Fremdenverkehrs. Sie haben eure Haut zu Markte getragen, doch auch aus der unseren schnitt sich ihr Lebenssinn seine Geldtasche. Ihr aber hattet Waffen und zoget nicht in dies Hinterland und kehrt nicht um von jenem Feld der Schande in den ehrlichsten Krieg, uns und euch zu erretten, und steht nicht als Tote aus euren Erdlöchern auf, das Gezücht zur Verantwortung zu ziehen, ihnen im Schlaf zu erscheinen, mit dem verzerrten Antlitz, das ihr in der Stunde des Ablebens trugt, mit den glanzlosen Augen eurer heldischen Wartezeit, mit der unvergesslichen Maske, zu der eure Jugend von dieser Regie des Wahnsinns verdammt ward. Weckt ihren Schlaf durch euren Todesschrei, stört ihre Wollust durch die Erscheinung eurer Leiden. Sie konnten Weiber umarmen in der Nacht nach dem Tage, an dem sie euch erwürgt hatten. Rettet uns vor ihnen, vor einem Frieden, der uns die Pest ihrer Nähe bringt. Rettet uns vor dem Unglück, heimgekehrten Henkern im Zivilberuf zu begegnen. Nicht euren Tod. Euer Erlebnis will ich rächen an jenen, die es euch aufgebunden haben. Ich habe sie zu Schatten geformt, die sie sind und die sie in Schein umlügen wollten. Ich habe ihnen das Fleisch abgezogen, aber den Gedanken ihrer Dummheit, den Gefühlen ihrer Bosheit, dem furchtbaren Rhythmus ihrer Nichtigkeit gab ich die Körper und lasse sie sich bewegen. Ich habe das Wesen gerettet und mein Ohr hat den Schall der Taten, mein Auge die Gebärde der Reden entdeckt und meine Stimme hat, wo sie nur wiederholte, so zitiert, dass der Grundton festgehalten blieb für alle Zeiten. Und hörten die Zeiten nicht mehr, so hörte doch ein Wesen über ihnen. Ich habe nichts getan, als diese tödliche Quantität verkürzt, die sich in ihrer Unermesslichkeit auf den Unbestand von Zeit und Zeitung beriefe. All ihr Blut war doch nur Tinte. Nun wird mit Blut geschrieben sein. Dieses ist der Weltkrieg. Dies ist mein Manifest. Ich habe alles reiflich erwogen. Ich habe die Tragödie, die in die Szenen der zerfallenden Menschheit zerfällt, auf mich genommen, damit sie der Geist höre, der sich der Opfer erbarmt, und hätte er selbst für alle Zukunft der Verbindung mit einem Menschenohr entsagt. Er empfange den Grundton dieser Zeit, das Echo meines blutigen Wahnsinns, durch den ich mitschuldig bin an diesen Geräuschen. Er lasse es als Erlösung gelten. Extra aus Café. Liebes Mal bei einem Chorkommando. Das Gelage neigt sich dem Ende zu. Hat's gewusst. Na, Prösterchen. Meine Herren, also, nachdem unser Offizierschor ein vierjähriges beispielloses Ringen, also gegen die Übermacht einer Welt überstanden hat, also setze ich das Vertrauen auf meinen Stab, indem ich überzeugt bin, wir werden auch für ihn unerschrocken tunlichst die Spitze zu bieten. Kampfgestellt gegen unsere heldenmütigen Soldaten, diese braven, gehen sie neuen Siegern entgegen. Der heutige Tag, meine Herren, wird einen Markstein bilden in der Geschichte unserer glorreichen Wehrmacht. Immer da! Oh!

Aber was ist denn mit unseren Feldmatratzen, hä? Eure Kitte sind ja halt ganz stark. Was sind sie nicht mit? Aufhören, trauslicher Mensch! Na, was ist denn, was ist denn, was ist denn? Komplimente machen darf man auch nicht mehr. Na. Immer der mit seiner Anzüglichkeit. No, und ich Spaß labern! Ich Spaß labern? Nee, also den hört auf. Was ihr für ulkige Namen habt, was sind denn wieder für ein Ding? Was? Na, schon wieder der Diensthabende. Was ist denn los? Die Spitzen der Rückflugdivision erreichen bereits den Strand des Korpskommandos. Die gesamte Artillerie wurde im Stich gelassen. Die Straßen vom gepropften Train gesperrt. Die Truppen demoralisiert. Feindliche Kavallerie im schärfsten Nachdrängen. Na, nu? Der Musikfritze schläft. Ja. Spielt man auf dem Friedhof La Bassée? Nein. Sprich doch, es ist aber spielt ja. Nobel geht die Welt zu groß. Ja, ja. Schön war der Tanz, aber Spültanz an mich. Na, der schöne blaue Donau. Exzellenz, Depesche. Was? Was ist, Depesche? Was? Meint ihr uns? Dezimieren die Bagage übereinander? Sollen uns ein paar frische Regimente einsetzen? Antreiben! Antreiben, lass geschwind, geschwind. Was ist los? Ach was, die Gasgranaten gehen auch nicht. Sauwirtschaft übereinander. Was ist denn, was ist denn? Was ist denn? Ja, was heißt das? Warum schießen Sie da nicht mehr? Das liegt Grüße. Was ich abbruch ausdrücklich. Das ist wirklich... Nur bei uns möglich. Was habe ich der Bagage eingeschärft? Wenn eine Patrone fällt, kannibalisch strafen, mit kräftigem Hurra, ungestüm auf Gegnerstöße. Ihm noch auf kurze Distanz einzelnen die Nasen brennen, das sofort mit dem Beil nicht in die Rippen. Und was hab's gemacht? Diese freien Schweine aufhängen! Ich war derjenige! Ich hab's immer vorausgesagt! Diese bodenlose Leichtfindung! Unausrotzbar nichts! Nichts als Fressen und Menschen! Demoral! Da dran sind diese Krüppel schuld vorne, diese Frontschweine, diese. Ja, was ist denn geschehen? Nix. Schossen haben sie in Otakrin. Ach, wo waren die Maschinen quer zum Antreiben? Diese Schufte, das nach einem vierjährigen beispiellosen Ringen gegen eine vorbildliche Übermacht unsere Glorie. Also da kommen sie am Ende da. Was ist denn geschehen? Der Reihe nach steigen die folgenden Erscheinungen auf. Bei der vordersten Linie in den Karpaten. Es ist alles ruhig. In den Schützengräben stehende Leichname. Mann neben Mann. Das Gewehr im Anschlag. Kalt war die Nacht. Wer hat diesen Tod erdacht? Wo dir